Ich bin jung und ich bin frei von der Sündensklaverei. Freudig folg ich dem Herrn Jesus Christ. Und ich wandle mit der Schar, die zur Heimat zieht für wahr, dort wo ewige Herrlichkeit ist. Ja, jung zu sein ist schön und doch gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts macht so glücklich und so reich. Ich bin jung und froh bereit, Gott zu dienen alle Zeit mit den Gaben, die er mir verlieh. Will gewinnen viele noch, bin ein Streiter Christi doch, darf im Kampf nimmer weichen und fliehen. Ja, jung zu sein ist schön und doch gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts macht so glücklich und so reich. Ich bin jung und ja, ich weiß, dass der Kampf oft schwer und heiß und für Jesus zu leiden es gilt. Aber er wird mit mir gehen und mir treu zur Seite stehen, denn sein Wort er gewisslich erfüllt. Ja, jung zu sein ist schön und doch gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts macht so glücklich und so reich. Ich bin jung, das bist auch du, und mit Sehnsucht lauschest du, möchtest gern glücklich sein, so wie ich. Komm auch du zum Heiland heut, er von Sünde dich befreit, glaub es doch, Jesus liebet auch dich. Ja, jung zu sein ist schön und doch gerettet sein ist schöner noch. Gerettet sein und jung zugleich, nichts macht so glücklich und so reich.